Kardinalen auf Lack und jedes belebt, ja. Start, weil es selber keine Haftung, der wird ihre Stadt. Und der nächste Start, weil es selber keine Haftung, der wird ihre Stadt. Junge, drin, Nazi, scheiße. Ich will euch den Kopf verbreiten, will euch den Arsch aufreißen.